1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch da und wir machen heute eine Freitagnacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Micha. Micha ist 36. Hallo Micha. Hi. Micha, um was geht's bei dir? Ich habe ein kleines Problem mit meinem besten Kumpel. Ja? Und zwar habe ich ein Verhältnis mit meiner Freundin. Das ist nicht so schön. Ja, ich weiß. Ich würde mal sagen, das ist nicht ein kleines Problem, sondern ein großes Problem. Das ist ein verdammt großes Problem, weil das Problem an der Sache wirklich ist, ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Ja? Und wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir sind zusammen groß geworden. Ja. Haben eigentlich alles das gemacht, was man so als Teenager macht, von bis. Und ja, sitze ich halt in der Scheiße. Und wie lange läuft das schon zwischen dir und der Frau? Seit gut einem Jahr jetzt. Mhm. Wie lange sind die beiden denn zusammen? Seit 5 Jahren. Wie fing das an mit dir und der Frau? Das fing damit an, wie das halt so dieses typische, klassische ist. Man geht zusammen raus, man feiert zusammen. Ihr Freund hat sich abgeschossen, sie war stinkesauer. Ich habe sie dann getröstet. Ja, und dann ist es aus der Situation heraus dann halt entstanden. Nun entsteht sowas ja nicht von sich aus. Da muss man ja schon was dazu tun. Und einer muss den ersten Schritt machen. Warst du das? Der erste Schritt kam von mir, ja. Gut, das kann ja dann vielleicht mal in so einer Situation vielleicht passieren. Dürfte eigentlich auch nicht passieren. Wieso hast du es dann weitergemacht? Das zweite Mal ist dann passiert, da ging es mir dann ein bisschen scheiße. Da hat sie mich dann getröstet und dann ging das halt immer so weiter. Und jetzt mittlerweile weiß ich absolut nicht, was ich mehr machen soll. Also ich habe den Kontakt momentan komplett erstmal geblockt zu beiden. Mhm. Aber da wundert dein Freund sich doch sicherlich, oder? Er hat sich ein bisschen gewundert. Ich habe ihm das jetzt so verkauft, dass ich erstmal ein bisschen selber den Kopf freikriegen muss, weil ich habe ihm das jetzt so verkauft, ein bisschen Stress auf der Arbeit und so weiter, um einfach mal den Kopf wieder frei zu kriegen. Das akzeptiert er, das kennt er, das weiß er, dass das ab und zu mal so ist. Mhm. Aber er hat absolut keine Ahnung, was da wirklich läuft. Du hast jetzt gesagt, dass du ihn sehr lange kennst. Nun gut, das heißt ja noch nicht so ganz viel. Wie nah und intensiv ist denn der Kontakt zu deinem Freund? Der ist eigentlich, er ist unter der Woche auf Montage. Und am Wochenende, machen wir halt sehr viel zusammen. Das stimmt, das passt, das stimmt schon. Ja, Frage, wie intensiv ist der? Also gar nicht mal zeitlich gesehen, sondern ist das eine ganz enge Freundschaft? Das ist wirklich eine enge Freundschaft, weil wir sind wirklich zusammen, wie man das halt so kennt. Also man fällt zusammen, man steht zusammen wieder auf und das volle Programm. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen, wir haben alles fast gemeinsam gemacht, die ganzen Jahre über. Ja, aber wie schlimm, dass du dich dann, ich sag's nochmal, dass du dich überhaupt in diese Sache so rein darauf eingelassen hast. Das ist doch tabu. Ja. Die Frau des Freundes, besten Freundes, ist absolut tabu. Normalerweise ja, das stimmt, hast du völlig recht. Aber wie erklärst du es dir denn dann, dass das dazu gekommen ist? Ich erkläre es mir so, die Frau ist ein Hammer, absolut. Sie ist, wir beide verstehen uns blind, ohne Worte, sind irgendwo auf der gleichen Wellenlänge, aber es ist halt die Frau meines besten Freundes und das ist das, was ich habe. Ich sitze in dieser verdammten Zwickmühle und weiß nicht, wie ich da wieder rauskomme. Bist du denn in diese Frau regelrecht verliebt? Ja, ja. Liebst du diese Frau? Ja. Würde ich so sagen, ja. Wann ist dir das erst klar geworden, als ihr euch dann angenähert habt? Das ist mir jetzt erst vor ein paar Wochen bewusst geworden, dass man dieses, so wie man das halt kennt, so dieses Gefühl, wenn du morgens ausstehst, du denkst an sie, du fragst dich, was sie zwischendurch macht, wenn du sie siehst, hast du dieses Kribbeln. Und das ist irgendwas, wo ich dann selber gemerkt habe, ey, stopp, das geht gar nicht eigentlich. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist das Problem, was ich habe. Du hast jetzt erstmal den Kontakt auf Eis gelegt zu beiden. Ja, zu beiden, ja. Das heißt, das ist von dir ausgegangen, dass du auch Stopp gesagt hast zu ihr. Ja. Ja. Wie hat sie denn darauf reagiert? Sie kann es verstehen irgendwo. Und sie hat auch selber gesagt, ich sollte mir klar darüber werden, was ich will. Ja. Und sie wird mit ihm sprechen. Sie wird mit ihm sprechen, ja. Mhm. Und wird ihm die ganze Situation erklären. Aha. Und dann wird's natürlich rappeln. Und warum sprichst du nicht mit ihm? Weil ich momentan nicht den Mut dazu habe, ganz ehrlich. Ich bin momentan wirklich feige, muss ich ganz ehrlich sagen. Du Feigling, ja. Ja, genau. Das finde ich ziemlich armselig, muss ich ja sagen. Wenn du sagst, das ist nicht fair. Ja, wenn du sagst, dass du so lange mit dem Typ zusammen bist und ihr alles geteilt habt bisher und dann hast du nicht mehr die Eier, ihm zu sagen, pass mal auf, da ist krass was schiefgelaufen oder ich liebe deine Frau. Das traust du dich denn nicht zu sagen und schickst sie quasi vor. Ich schick sie nicht vor. Ist mir schon klar. Ja, ist mir klar. War falsch ausgedrückt. Entschuldigung. Ja, ich hab zu ihr auch gesagt, ey, lass es sein. Lass uns das zusammen machen. Lass mich aber erstmal meine Gedanken ordnen, was überhaupt los ist. Los ist, dass ihr ein Jahr miteinander ein Verhältnis habt. Das ist los. Ja, aber ich habe momentan wirklich das absolute Gefühlschaos. Also ich habe absolutes Chaos im Kopf. Was sagt sie? Sagt, du musst dir erstmal im Klaren sein, was du willst, hat sie zu dir gesagt. Ja. Ne? Was will sie denn? Sie möchte jetzt plötzlich eine Beziehung mit mir. Mhm. Sie merkt ganz einfach so, die Beziehung zu ihrem jetzigen Freund ist auf. Es ist keine Liebe mehr da, es sind keine Gefühle, es sind noch Gefühle da, aber nicht mehr so extrem. Und da ist jetzt halt wirklich extrem was ganz, ganz aus dem Ruder gelaufen. So, Michael. Was wir beide irgendwo nicht vorausgesehen haben. Ja. Wann hat sie das gesagt, dass sie mit ihrem Freund sprechen will? Das hat sie jetzt vor einer guten Woche, anderthalb Wochen. Weißt du, ob das schon geschehen ist? Nein. Du weißt es nicht. Also ich habe jetzt am Wochenende mit meinem Kumpel kurz telefoniert. Da war alles eigentlich noch so wie immer. Mhm. Also von daher gehe ich davon aus, dass er noch nichts weiß. Okay, so. Jetzt rate ich dir wirklich sehr eindringlich, wenn du noch ein bisschen Rückgrat hast und mit geradem Gesicht dastehen willst, suche so schnell wie möglich das Gespräch mit deinem Freund. Okay. Sag ihm, was los ist. Du bist im Cast, das ist mir schon klar. Fair ist es, wenn alle drei Beteiligten zumindest den Ist-Zustand und die Wahrheit wissen. Dann werden die Dinge sich fügen, wie auch immer. Okay. Ich garantiere dir, das ist für dich jetzt ein schwerer Schritt, das ist mir schon klar. Aber du wirst im Nachhinein wirst du sagen, gut, dass ich es gemacht habe. Du wirst dich besser fühlen, wenn du es getan hast. Okay. Was dann alles weiter passiert, sei der Englisch. Das weiß kein Mensch. Nein, das weiß kein Mensch. Also vom Gewicht ist natürlich, wenn du sagst, ich liebe diese Frau. Es wäre mehr Larifari, wenn das nur eine Sexgeschichte wäre, dann würde ich dir das noch mehr um die Ohren hauen. So, wenn ihr euch wirklich, wenn das eine tiefe Liebesgeschichte geworden ist zwischen euch beiden, dann ist es halt so. Das kann man ja nicht wegreden, aber dann müsst ihr auch klaren Wein einschenken. Dann müssen wir den Arsch in der Hose haben und das verstehen, ja. Ja, unbedingt. Also, okay. Such so schnell wie möglich das Gespräch mit deinem Freund. Okay. Alles Gute, viel Glück, Michael. Dankeschön. Micha, tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Jetzt der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Domian weltweit. Morgen möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die verstreut irgendwo auf der Welt etwas Ungewöhnliches tun. Ich habe gestern schon gesagt, die auf einer Ölplattform arbeiten, die in China irgendwas machen oder die, in Alaska Gold sammeln. Und ich habe gestern auch formuliert, dass es ein Problem gibt mit dem Anrufen, weil wir ja vom Ausland aus nicht angerufen werden können. Wir versuchen noch eine Nummer zu stricken für morgen, dass ihr uns aus dem Ausland erreicht. Aber wenn ihr uns im Ausland hört oder seht, geht das ja via Internet. Das heißt, dann könnt ihr uns eben auch ganz schnell eine Mail schreiben und wir rufen euch zurück. Das ist sowieso dann der praktischste Weg und mailt am besten schon heute und so schnell wie möglich, damit wir dann hier dann auch in Ruhe alles vorbereiten können. Also, ich suche Leute, die unsere Sendung in der ganzen Welt irgendwo von Feuerland bis Alaska oder Sibirien oder China oder Japan, weiß ich wo, hören. Was macht ihr dort? Wie geht es euch? Wie lebt ihr dort? Was habt ihr dort erlebt? Wir würden uns sehr freuen, ich würde mich sehr freuen, wenn da viele Rückmeldungen kämen und wir interessante Geschichten hören. domian@wdr.de. Bitte mailen. domian@wdr.de. Darüber hinaus, und insofern ist unsere aktuelle Telefonnummer auch morgen aktuell, würde ich auch gerne noch mit Leuten reden, die mittlerweile wieder in Deutschland sind und die irgendwas völlig Abgefahrenes im Ausland gemacht haben. Also jetzt kein Aufenthalt im Sommer in Mallorca oder sowas, das wollen wir nicht hören, sondern da muss schon ein bisschen was Besonderes vorgefallen sein. Also gerne auch mit Leuten, die jetzt wieder in Deutschland sind und einen Auslandaufenthalt hinter sich hatten. Domian weltweit, morgen ab 0 Uhr könnt ihr aus Deutschland anrufen, gerne mailen, domian@wdr.de. So, heute Freitemennacht. Und ich bin verbunden jetzt mit der Monika. Und Monika ist 60. Guten Morgen, Monika. Hallo, guten Morgen. Hallo, Monika. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein kleines Problem. Ja? Ich bin seit 18 Jahren mit einem verheirateten Mann zusammen. Seit 18 Jahren? 18 Jahren, ja, genau. Seit 18 Jahren das fünfte Rad am Wagen. Ja. Kann man das so sagen? Ja, ist so. Ist so. Genau, seit 18 Jahren mit einem Mann zusammen, der hat drei Kinder. Seine Frau kenne ich auch. Seine drei Kinder kenne ich auch. Weiß die Frau von dir? Bitte? Weiß die Frau, dass du seine... Nein, das weiß ich nicht. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich kenne sie. Aber du hast mit diesem Mann keine Kinder? Nein. Ich habe selber zwei Kinder, zwei Söhne. Mhm. Der eine ist 33, der eine ist 32. Mhm. Aber mit dem Mann... Er verspricht mir immer, ja, er wird zu mir hinkommen und er wird mich heiraten und dies und jenes und so. Da muss ich jetzt lachen, wenn das seit 18 Jahren so geht. Wenn der dir immer verspricht, er kommt zu dir seit 18 Jahren, dann kannst du es ja wohl vergessen. Ja, aber ich liebe ihn so sehr. Ja, das ist ja vielleicht auch wahr, aber das ist doch ein bisschen naiv, jetzt nach 18 Jahren noch zu glauben, das ist so, oder? Ja, am Anfang war es vielleicht naiv. Jetzt denke ich mittlerweile auch, dass es naiv ist oder was. Keine Ahnung. Aber ich kann ohne ihn immer nicht mehr leben. Wie? Ich habe zwei Ehen hinter mir. Mhm. Die erste Ehe war beschissen, der Mann hat mich nur geschlagen. Mhm. Die zweite Ehe war gut, aber mein Mann war leider 25 Jahre älter. So. Und jetzt habe ich einen Mann kennengelernt, ja. Er ist 45, ich bin 60. Moment, der zweite, wo die Ehe gut war, der ältere, ist der verstorben? Ja, leider. Ja. Mhm. Leider. Der ist verstorben. Vor 18 Jahren, vor 18 Jahren ist er verstorben. So. Dann habe ich den jungen Mann kennengelernt. Welchen jungen Mann? Ja, den ich jetzt habe. Ach so, wie alt ist der denn? Wie alt ist der? Der ist jetzt 45. Ah. 45, ja genau. Verstehe. Mhm. Und den hast du damals... Aber das Schöne ist dabei, dass meine Söhne, die sind mittlerweile 33 und 32, die akzeptieren den Mann. Mhm. Die finden den ganz in Ordnung. Mhm. Die finden den ganz toll. Wie sieht denn diese Beziehung aus? Ja, er kommt zweimal eine Woche zu mir, besucht mich, ja, und dann haut er wieder ab. Wie lange bleibt er? Ja, manchmal 2-3 Tage. Ach so. Ja, doch. Also doch, über doch. Nacht bleibt er dann auch? Ja, doch. Wohnt er denn bei euch in der Stadt oder im Ort? Ja, genau. Ich wohne jetzt hier, sagen wir mal, er wohnt 200 Meter von mir weg. Ach du lieber Himmel. Ja, das ist noch das Schlimme dabei. Und was erzählt er dann seiner Frau, wenn er über Nacht ein paar Tage... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das weißt du nach 18 Jahren? Fragst du ihn? Nein, ich frage ihn manchmal und so. Er hat gesagt, er hat keinen Ärger mit seiner Frau und so weiter und so fort. Und dann mit seiner Frau versteht er sich gut und so weiter und so fort. Er ist in der Türkei verheiratet worden. Das kennt man ja mittlerweile. Achso, er ist Türke. Er ist türkischstämmig. Ja, genau. Und ist in der Türkei verheiratet worden. Verheiratet worden. Und aber er sagt, er kommt mit seiner Frau gut klar. Ja, er kommt sehr gut damit klar. Sehr gut klar. Und was will er bei dir? Was will er bei dir? Tja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wir können uns gut unterhalten, können gut miteinander sprechen. Aber wenn er kommt, dann... Ach, wie soll ich das erklären? Ich meine manchmal, dass es bei mir nur ein sexuelles Verhältnis oder was. Also das heißt, es kommt jedes Mal zum Sex, wenn ihr euch trefft? Ja, klar. Immer? Auf jeden Fall, ja. Seit 18 Jahren zweimal in der Woche? Ja, genau, richtig. Mhm. Genau. Hat er sonst irgendeinen Vorteil von dir? Von mir einen Vorteil? Also finanziell zum Beispiel? Ja, finanziell. Ich habe meine zwei Renten von meinem verstorbenen Mann, meine eigene Rente habe ich. Also mir geht es ganz gut, würde ich sagen. Mhm. Und profitiert also, er da ein wenig von? Ein bisschen vielleicht. Was heißt er ein bisschen? Ja, wenn er was braucht, dann gebe ich ihm was. Was denn zum Beispiel? Ja, was denn zum Beispiel? Oder was ja, hast du ihm schon gegeben? Wenn er irgendwie Geld braucht, dann gebe ich ihm das auch. Mhm. Wie viel Geld hast du dem in den 18 Jahren so über den Daumen gepeilt denn schon? Oh, gegeben? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Das 3.000 Euro? Bitte? 3.000 Euro. 3.000 Euro. Mhm. Ja, ja. Auch Geschenke? Ja, klar, wenn er Geburtstag hat, Weihnachten ist und so weiter und so fort, ja klar, macht man ja auch, ne? Ich frage jetzt mal ganz provokativ. Käme ja. Der zu dir auch, wenn du eine arme Rentnerin wärst? Oh, das weiß ich nicht. Die Frage kann ich wirklich nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Das ist natürlich auch schon heftig und krass, wenn man darauf antwortet, ich weiß es nicht. Die Frage kann ich echt nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Hat der, was sagt der zu dir, was er für dich empfindet? Ja, wenn er mich anruft... Oder er schreibt mir eine SMS und so weiter und so fort. Dann sagt er immer, er liebt mich, ne? Hm. Aber das kann man auch so dahin sagen, ne? Ohne... Das habe ich auch schon manchmal gedacht. Das habe ich auch schon manchmal gedacht. Also und ich denke manchmal, ich bin 60 Jahre, er ist 45. Ich meine, so wie er aussieht und so weiter und so fort, könnte er auch eine andere Frau kennenlernen, ne? Das ist meine Meinung. Also er sieht nicht schlecht aus, er sieht gut aus und so weiter. Ich höre daraus, du bist der ganzen Sache gegenüber, du stehst ihm eigentlich, wenn du versuchst, objektiv zu sein, ziemlich doch... skeptisch gegenüber. Ja, bin ich auch. Irgendwas stimmt da nicht. Ja, was stimmt da nicht? Mhm. Deshalb habe ich dich ja heute angerufen. Mhm. Du könntest mir mal erklären, was da nicht stimmt oder was. Naja, was... Meiner Meinung nach bin ich abhängig von ihm. Das kann schon sein. Ein bisschen abhängig von ihm. Hast du denn schon mal versucht, in all den Jahren von ihm wegzukommen? Nein. Nein? Nein, habe ich nicht gemacht. Und er verspricht dir tatsächlich immer noch, er kommt irgendwann ganz zu dir? Ja, ganz zu mir. Und das verspricht... Aber an, normalerweise ist das Quatsch. Das verspricht er dir schon? Moment, ich bin eine 60-jährige Frau und ich finde das, irgendwann finde ich das Quatsch. Und ich habe da kennengelernt, wo er seine Tochter geboren hat, glaube ich, da war ich bei seiner Frau im Krankenhaus und so weiter und so fort. Da habe ich seine Tochter gesehen und so weiter und so fort. Und das glaube ich ihm manchmal nicht. Mhm. Das verspricht er dir von Anfang an, seit Anfang der 18. Ja, seitdem wir zusammen sind. Du warst bei der Geburt der Tochter dabei. Also, ja, war ich dabei, ja, genau. Wie wurdest du denn der Frau vorgestellt? Wer bist du? Ja, ich bin seine Freundin. Ich mache seine Papiere fertig, wenn er irgendwas nicht kann und so weiter und so ach fort. So, ach so. Mache ich alles fertig. Aber die Frau ahnt nicht, dass da noch was ist? Nein, auf gar keinen Fall. Die ahnt das nicht. Mhm. Nein, die ahnt das. Vielleicht nutzt aber du die Mutter. Seit zwei, drei Jahren oder was, dann ist die Frau ein bisschen komisch zu mir. Mhm. Ich gehe auch nicht mehr dahin und so weiter und so fort und die ist etwas komisch zu mir geworden. Ja. Also schätze ich mal, dass sie weiß, dass irgendwas mit ihm und mir nicht stimmt, oder? Kann ja sein. Die besten Lügen bröseln irgendwann. Ja, glaube ich auch. Kommt's raus. Irgendwann fliegt alles auf, oder was? Kann es sein, dass der dich einfach nur ausnutzt? Ja, das weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube es fast schon, ja. Er ist ein feiner Kerl, muss ich ganz ehrlich sagen. Er ist echt ein feiner Kerl. Er hält immer zu mir und... Ach, weißt du, Monika, wenn dir ein Typ seit 18 Jahren verspricht, er kommt zu dir, dann würde ich schon gar nicht mehr sagen, das ist ein feiner Kerl. Wenn ein Typ eine Frau 18 Jahre hinhält, das ist so unglaublich. 18 Jahre ist eine lange Zeit, ne? Dann würde ich sofort denken, komm, der laviert da rum und der sucht seine Vorteile, der hat vielleicht Sex bei dir, vielleicht hat er auch mit anderen Frauen noch Sex, der kriegt Kohle. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Genau, das weiß ich nicht. So. Will ich auch gar nicht wissen. So, dann kriegt er Kohle von dir, du bist eine wohlhabende Frau oder hast nicht sehr wohlhabend, aber du hast ganz gut was in der Tasche. Also bist du eine sehr praktische Nummer für den. Und wenn du dann noch Schreibkram für den machst, also was will er mehr? Vielleicht bin ich wirklich nur das dritte Rad am Wagen, oder was? Bitte? Vielleicht bin ich wirklich nur das dritte Rad am Wagen. Ja. Weiß ich nicht, keine Die Frage Ahnung. Ist wirklich, du könntest dich ja auch so damit arrangieren, dass du sagst, okay, das ist wie es ist, ich nehme das mit, ich habe mit dem guten Sex, ich finde den ganz gut. Von mir aus schenke ich dem auch ab und zu was. Aber dann müsstest du auch dir deine Hoffnung abschminken, dass der wirklich mal irgendwann zu dir kommt. Der kommt nie zu dir mehr. Bin ich sicher. Ja, das wollte ich gerade fragen. Also so wie du mir das schilderst, ich bin ja kein Prophet, aber ich will mich um Gottes Willen nicht so darstellen, aber ich glaube da nicht dran, dass der irgendwann zu dir kommt. Nie. Das Einzige, was ich nicht verstehe, Dominan, ist, dass meine Söhne sich so gut mit ihm verstehen. Ja, kann ja sein, dass er ein ganz guter, dass er freundlich ist und... Ja, ist er auch. Der schadet dir direkt nicht. Der schadet dir vielleicht indirekt. Mhm. Wie stark ist denn deine Sehnsucht danach, dass der richtig und fest zu dir kommt? Oh, das kann ich nicht erklären, weiß ich nicht. Ich suche meinen Mann, der, oder sagen wir mal so, ich bin jetzt seit 18 Jahren alleine. Normalerweise suche ich mir einen Mann, der zu mir hält, wo ich mich anlehnen kann und der mit mir zusammenlebt und so weiter und so fort. Aber den Mann suche ich mir wirklich. Aber all das hast du bei dem nicht? Nein. Nein, auf gar keinen Fall. Wie sehr leidest du denn an der Situation? Na, ein bisschen. Ein bisschen, aber ein bisschen ist auch... Ist ein bisschen viele sagen, bist mal so. Aber offensichtlich nicht so offenkundig, sonst würden deine Söhne das ja auch merken. Ja, ja, klar. Ja, aber trotzdem, ich suche mir echt einen Mann, der zu mir hält, der mit mir zu dick und dünn geht. Hättest, und wo ich mich anlehnen kann und so weiter und so fort. Hättest du denn überhaupt die Kraft noch? Nach 18 Jahren zu sagen, Schluss aus, ich beende das? Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich habe mir vor 5 Jahren habe ich mir versucht, das Leben zu nehmen, weil das alles so beschissen war und so weiter und so fort. Aber Gott sei Dank hat es nicht geklappt und das war ganz in Ordnung so. Also das bedeutet ja, du wolltest dir deshalb das Leben nehmen? Ja, wollte ich. Ja, aber dann heißt es doch, dass es dich nicht nur ein bisschen belastet, sondern dass es dich sogar sehr stark belastet. Und ja, dass du dir das vielleicht auch ein bisschen schön redest und schön malst. Ja, es macht mich alle unglücklich, weißt du? Ja, natürlich, ja. Es macht mich alle unglücklich. Und was einen unglücklich macht, muss man verlassen. Man muss meinst du, dass ich einen Beschluss machen muss, oder was? Monika, das ist so eine alte Weisheit. Mhm. Wenn man irgendwo unglücklich ist, sei es bei der Arbeit, dann muss man die Arbeit sein lassen. Wenn man bei einem Menschen unglücklich ist, muss man sehen, dass man von dem Menschen wegkommt, auch wenn es schwer ist. Ich weiß, das ist oft leicht gesagt. Ja, das sagt man so leicht. Ja, ne? Vor allen Dingen, wenn man 18 Jahre verwoben ist miteinander. Mhm. Aber wenn so ein Fall, krasser Fall schon vorgefallen ist mit dem Selbstmordversuch, dann wäre mir das aber ein Warnsignal. Ja. Als Außenstehender, das wolltest du vielleicht auch nochmal hören, als Außenstehender glaube ich nicht, dass der je zu dir kommen wird. Niemals, ne? Und als Außenstehender. Also, wenn ich nie glücklich wäre, ne? Mit so, dem genau, Mann. Genau. Und deshalb würde ich das, nicht würde, ich sage es als Außenstehender auch zu dir, wenn du die Kraft hast oder aktiviere die Kraft in dir und zieh einen Schlussstrich. Ja, okay. Und versuch einen anderen Lebensweg zu gehen. Ja? Vielleicht werde ich es versuchen. Wenn ich es kann, werde ich es versuchen. Monika, alles Gute, wünsche ich dir viel Kraft und Erfolg. Alles klar, Dominik. Tschüss. Ja, ciao. Ciao. Und wir machen weiter mit Dennis, 18. Guten Morgen. Hi. Hi. Dennis, um was geht's? Und zwar, ich habe Familienprobleme in dem Sinne, dass mich meine ganze Familie im Stich lässt. Warum? Weil, wie gesagt, ich bin ja 18, werde jetzt dann am 27.09. werde ich 19. Ja. Und meine Mutter will mich nicht nehmen wegen meinem Stiefvater, weil er irgendwie mich nicht mag, wegen meinem Integrationshintergrund. Moment, meine Mutter will dich nicht nehmen. Was heißt das? Sie wird mich schon gerne zu, also sie will ja, dass ich gerne bei ihr wohne. Das Problem ist halt einfach, sie lässt sich von meinem Stiefvater schwächeln. Also das heißt, wenn mein Stiefvater sagt, es ist so, dann ist es so. Es geht ums Wohnen. Genau. Also du möchtest so gerne bei der Mutter wohnen, aber der Stiefvater sagt nein. Nein, es ist halt so ein kleiner Anfang. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Problem ist halt einfach, ich werde wahrscheinlich innerhalb guten 2 bis 3 Wochen werde ich auf der Straße wohnen. Ich bin dann obdachlos. Wo wohnst du denn im Moment? Jetzt wohne ich gerade bei meiner Oma und bei meinem Onkel. Und vorher? Wie bitte? Und vorher? Und vorher habe ich in Regensburg 3 Jahre gewohnt in der Jugendmaßnahme. Ach so. Genau. Und du würdest gerne zu deiner Mutter ziehen, aber das geht nicht wegen des Stiefvaters. Ja, es geht nicht ums Wollen oder Mögen. Gar nicht das Thema. Das Problem ist halt einfach, ich muss hier irgendwo wohnen und bei meinem Onkel kann ich ja nicht länger wohnen, weil am 27. ich Geburtstag habe, werde ich rausgeschmissen, weil meine Oma hat Blutkrebs und sie ist halt aus der Türkei und das Problem ist halt, der Doktor hat gesagt, dass sie dieses Jahr leider nicht vollenden wird, also dass sie das nicht mitbekommen wird, das Jahr. Mhm. Und sie möchte gerne in die Türkei und Familie Tschüss sagen. Und halt einfach noch die paar Tage, paar Monate gut, das heißt, gut noch überstehen. Ein Mensch, dem du sehr nahestehst, ist dann zunächst mal auch weg, weil die Oma in die Türkei geht. Auf gut Deutsch gesagt, sie ist eigentlich, wenn man so denkt, von der Familie, der wichtigste Teil. Verstehe. Weil sie hat mich großgezogen, wo meine Mutter früher mich als, keine Ahnung, als Baby hatte. Also ich habe die Geschichten gehört. Sie hat sich halt eigentlich am meisten um mich gekümmert und sie kümmert sich immer noch um mich. Ja. Jetzt nochmal zu dem Stiefvater. Was ist mit dem los? Was hat er gegen dich? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur von der Vergangenheit her, was mir meine Mutter erzählt hat und was mein Vater mir erzählt hat, dass mein Stiefvater was gegen meinen Vater hat, weil mein Stiefvater ist Computerexperte, also der arbeitet im IT, genauso wie mein Vater. Mhm. Und die wollten zusammen früher mal irgendwie eine Homepage machen. Mein Vater hat ihn irgendwie übers Ohr gezogen angeblich. Und das musst du ausbaden jetzt irgendwie? Genau. Mhm. Bist du auch türkischen Ursprungs? Ich bin halt Türke, Deutscher, aber ich spreche kein Wort Türkisch. Ja, und die Mutter ist Deutsche? Genau. Ja. Mhm. Was machst denn du? 18 Jahre, da macht man ja irgendwie was. Ja, ich hätte meine Schule eigentlich fertig machen können. Aber wie gesagt, ich war ja 3 Jahre in Regensburg in so einer Jugendmaßnahme, 1-zu-1-Betreuung. Mhm. Und das Jugendamt hat halt zu mir gesagt, dass ich diese 2 Jahre durchziehen muss. Mhm. Und dann ein Jahr hätte ich dann wieder die Chance, in Regensburg meine Schule zu machen. Dann war ich ein Jahr, also 2 Jahre war ich unterwegs, Clearings, das heißt mit dem Fahrrad 1135 Kilometer von Regensburg bis nach Österreich mit dem Fahrrad und wieder zurück. Und Wandertouren, Kanutouren, das haben wir halt in 2 Jahren gemacht. Ach, das habt ihr da gemacht? Das war so eine Maßnahme in der Gruppe? Ja, nicht in der Gruppe, es war eine 1-zu-1-Betreuung, also ich und ein Betreuer. Ah, verstehe. Das heißt, da gab es Schwierigkeiten mit dir, so Erziehungsprobleme, dass die dich in diese Betreuung gegeben haben? Mein Stiefvater hat das Jugendamt dazu angeheuert, dass die mich in sowas stecken, weil er gesagt hat, ich wäre ein hoffnungsloser Fall. Ah. Und ja. Wie fandest du das denn da in Regensburg? In Regensburg, wie ich es dort fand. Ja. Wenn ich offen und ehrlich sein darf, ich bin gebürtiger Münchner und Regensburg ist 150 Kilometer entfernt und ich habe mich in Regensburg verliebt, kann man sagen, weil von der Gesellschaft her und weiß ich nicht, die Leute sind einfach viel besser drauf. Das ist schön zu hören, aber ich meinte jetzt gar nicht mal so die Stadt Regensburg, sondern diese Maßnahmen, diese 1-zu-1-Betreuung. So, wie fandest du das? Das waren keine schönen Jahre. Genau. Ja. Was für einen Abschluss hast du denn? Ich habe einen Hauptschulabschluss, aber ich muss halt mein Quali nachholen, weil um meinen Beruf zu machen, brauche ich den Quali. Mhm. Das heißt, du hängst ziemlich in der Luft jetzt. Du hast nur den Hauptschulabschluss ohne Qualifikation. Du stehst bald auf der Straße und hast keine Wohnung mehr. Ja. Dir steht das Wasser bis zum Hals. Genau, und ich habe halt echt keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Mhm. Das Jugendamt will mir auch irgendwie nicht helfen, in dem Sinne Wohnung. Warum nicht? Hast du mit denen genau deine Lage besprochen? Ich habe mit denen gesprochen und die haben halt zu mir gesagt, ja, ich bin halt jetzt in dem Alter, also das Jugendamt ist ja hier eigentlich zuständig bis 21. Und ich habe halt eine Dame vom Jugendamt, die auch nicht gerade prickelnd ist, aber die hat mir schon in manchen Situationen geholfen. Aber das Problem ist, vom Finanziellen her, ich muss arbeiten, dass ich halt ein bisschen Geld bekomme. Ich fange ja am 20. an zu arbeiten. Jetzt sitze ich gerade da mit einem gebrochenen Fuß. Was fängst du denn an zu arbeiten? Ich fange jetzt nur einen Nebenjob an. Also bis nächstes Jahr fange ich im Einzelhandel an. Gut, aber mit gebrochenem Fuß geht das auch nicht. Ja, der ist in 2 Tagen wieder fit. Also vom Arzt aus muss ich noch 2 Tage hier. Achso, das heißt, eine Arbeit hast du dann schon, aber du hast keine Wohnung. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Also reduziert sich das Problem hauptsächlich zunächst mal auf die Wohnung. Genau, ich habe halt keinen Wohnort. Und auf die Angst, obdachlos zu werden. Genau. In welcher Stadt lebst du, hältst du dich denn auf? In welcher Stadt wirst du die Arbeit haben? In München. In München. Mhm. Gut, pass auf, Dennis, wir machen es jetzt mal sehr schlau für dich, wie wir dich in München irgendwie irgendwo hinlotsen können, dass man dir unkonventionell hilft. Das wäre echt super. Ja, das versuchen wir, aber ich kann dir jetzt nichts versprechen. Wir versuchen das jetzt. Ja, ja. Du legst auf und wirst von der Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht angerufen und alles Weitere dann im Hintergrund, okay? Alles klar. Ich hoffe sehr, dass wir dir helfen können und wünsche dir viel Erfolg und Glück. Ich bedanke mich, ne? Alles Gute. Tschüss, Dennis. Wieder. Ciao. So, wen haben wir denn hier? Sarah. Sarah ist 20. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Sarah. Was geht's bei dir? Ja, wie soll ich anfangen? Um körperliche Gewalt, Erpressung vom eigenen Vater, wenn ich das so sagen kann. Das klingt dramatisch. Ja, das ist auch nicht so einfach zu erklären. Lebst Alles sehr du? Verwirrend. Lebst du noch mit dem Vater in einer Wohnung oder Haus? Nein, nein. Seit meinem 12. Lebensjahr nicht mehr. Ach so. Was hat der Vater dir angetan? Er hat mich erpresst, indem... Also ich muss so anfangen, dass ich bis zu meinem 5. Lebensjahr nicht bei ihm gewohnt habe, sondern bei Pflegeeltern. Mhm. Weil er hat Scheiße gebaut und saß im Gefängnis. Und als er wieder rauskam, hatte er eine neue Frau. Und dann wollte er mich auch wieder mal wiederhaben und da eine heile Familie machen. Da habe ich dann gelebt, bis ich... Von 5 bis ich 12 war und so mit 10 fing das an, dass seine Frau ging arbeiten, immer nachts, irgendwo im Casino und irgendwann fing das an, ja, komm mal her, massier mir mal den Rücken. Und irgendwann fing er an so, ja, wenn du mir jetzt nicht das ganz krass nicht einen runterholst, dann darfst du halt deine Pflegeeltern nicht besuchen. Da durfte ich halt immer noch hin, so. Mhm. Kurze Zwischenfrage, wo war die leibliche Mutter? Die wohnt weiter weg. Zu der habe ich keinen Kontakt. Die hat sich auch damals gar nicht um dich gekümmert? Die war 19, die war halt mitten in der Ausbildung. Und die hatte Gott sei Dank Leute, die gesagt haben, hey, komm, gib sie uns so lange. Und irgendwann war das so, dass ich dann da geblieben bin. Mhm. Okay, so fing es dann also mit dem Vater an, dass er dir gesagt hat, wenn du das nicht machst, dann kannst du deine Pflegeeltern nicht mehr besuchen. Genau. Und das war meine Eltern, wo ich Mama und Papa zugesagt habe. Ja, klar, verstehe. Also, und das hast du dann auch gemacht? Ja. Mhm. Wie lange ging mir das? Mir blieb ja nichts anderes übrig, ne? Und ja, ich frage das ja nur, ich will es wissen. Mhm. Wie lange ging das? 2 Jahre. Mhm. Hat er auch mit dir geschlafen? Einmal. Da warst du ja auch schon 12, 13, 14. Da war ich 12. Oder 12, ja. Wie? Kurz vor meinem 12. Geburtstag. Ah ja. Wie empfindet man das, wenn der eigene Vater mit einem schläft? Ja, pfui. Also am Anfang war das so, ach du Scheiße, wenn ich jetzt schwanger werde oder ich habe mich irgendwie geschämt. Mhm. Also. Ich meine, das ist schon schlimm, absolut schlimm, was er da mit dir gemacht hat. Gab es darüber hinaus auch noch körperliche Gewalt? Von ihm nicht, nur von der Schiefmutter. Wie lange? Die war so ein bisschen. Was hat die denn mit dir gemacht? Ja, wenn mal keine Hausaufgaben da waren oder ich nicht pünktlich zu Hause war, dann hat sie mich mal verhauen. Wie hat sie dich verhauen? Ja. So, dass du verletzt warst? Ja, das nur einmal. Aber das war nicht so schlimm, dass ich sie nicht einzeigen konnte. Das war mit 12, kurz vor Weihnachten. Da bin ich dann zu meinen Pflegeeltern geflüchtet. Da bin ich dann abgehauen. Das ging nur um Kleinigkeiten. Irgendein Heft, wo ich eine Seite rausgerissen habe. Du hast den Pflegeeltern aber nie was erzählt von dem, was mit dem Vater da passiert. Erst mit 16. Mit 15 oder 16 war ich da. Wie oft hast du denn dann überhaupt in dieser schlimmen Zeit, also zwischen 10 und 14, deine Pflegeeltern gesehen? Jeden Monat. Aber du warst dann hauptsächlich bei dem Vater und dessen Frau? Ja. Ja. Und haben die Pflegeeltern nicht irgendwas mitgekriegt, wenn du dann nach Hause kamst? Du warst doch wahrscheinlich irgendwie verstört oder irgendwie anders drauf? Also das auf jeden Fall, richtig verstört. Das haben auch die Lehrer in der Schule mitgekriegt. Da war ich, also ich hatte keine Freunde, gar nichts. Mhm. Weil ich halt so eher abgekapselt war und so. Ich wollte eigentlich alleine sein. Mhm. Ich war auch da mal bei jemandem, ist das Schulpsychologe, ja. Dem habe ich das aber aus einer Sicht von einer Freundin erzählt. Der konnte mir auch nicht wirklich helfen. Mhm. Wann hörte der Kontakt mit dem Vater dann ganz auf? Wann ist er gekappt? Letztes Jahr habe ich ihn ganz abgebrochen. Letztes Jahr? Da habe ich ihm dann geschrieben, ja, dass ich nie wieder was von ihm hören möchte. Du hast dass er für mich dein Vater ist. Du hast ihn aber nie angezeigt. Nein. Ich war mit, ja, Schiss, ne? Die Angst. Ja. Aber ich war auch, als ich das dann hier erzählt habe bei meinen Pflegeeltern, mit der, da habe ich auch eine Schwester, die ist dann mit zum Frauenarzt gegangen, aber da konnte man nicht wirklich was feststellen, also weil es halt schon so viele Jahre vor, ja, weg war, sag ich mal so. Wie haben die Pflegeeltern reagiert, als die das von dir erfahren haben? Ja, ich habe am Anfang viel Scheiße gebaut, da haben die mir das erst nicht geglaubt. Da war mein Pflegepapa sehr krank, der hatte Lungenkrebs, also der hat sofort seinen Bruder angerufen, der war, ist der Nachbar von meinem Erzeuger gewesen. Mhm. Und der dachte, ich gehe da rüber, ich schlag den kaputt. Also eigentlich hat keiner wirklich was gemacht. Mhm. Also, eigentlich hätten die ja dann auch sagen müssen, Mensch, wir werden jetzt Anzeige erstatten gegen den Typ, aber das haben sie nicht getan. Nee, weil beim Frauenarzt da nichts. Und dann dachten die vielleicht auch, ja, wenn die schon nichts sagen, dann weiß man nicht, ob man das an Kind glaubt. Hast du denn, der Kontakt ist jetzt erst vor einem Jahr abgebrochen, hast du denn deinen Vater mit all diesen Dingen konfrontiert? Hast du ihn angesprochen, was er dir angetan hat? Nein, also als ich ihm die SMS geschrieben habe, war ich sehr betrunken, es war sein Geburtstag, da habe ich mittags noch mit ihm telefoniert. Dann habe ich ihm geschrieben, dass er sich, dass er kein, für das, was er getan hätte, wäre nicht mehr mein Papa. Sowas halt, also. Und das war vor einem Jahr. Ja. Und dann hat, er sich nicht mehr gemeldet. Nein, ich habe ihn jetzt vor einem Monat, war ich mit meinem Freund einkaufen, da habe ich ihn gesehen. Also er hätte Blicke töten können, dann wäre ich tot umgefallen. Vielleicht hat er auch Angst, das kann durchaus sein, dass er Angst hat, dass du doch zur Polizei gehst und die Sache ins Rollen bringst. Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie es ist. Was ist, wenn ich zur Polizei gehe? Glaubt mir da einer? Weil nachweisen kann ich das ja nicht. Ja, aber man wird dich sehr ernst nehmen. Da kannst du von ausgehen. Aber ich will dich da gar nicht zu hindrängen. Wichtig ist mir jetzt zunächst erstmal, also ich finde natürlich schon, dass so jemand hinter Schloss und Riegel gehört, der so etwas mit einem Kind macht. Aber erstmal bist du wichtig. Für mich ist erstmal die Frage wichtig, wie du dich fühlst und wie stabil du bist. Eigentlich bin ich sehr hart, sag ich mal so. Nur, ich bin, also ich habe auch einen Freund seit 3 Jahren. Mhm. Es kann auch sein, dass er jetzt zuhört. Ich habe ihm das nicht geschrieben. Mhm. Mit dem ich auch total glücklich bin. Der hat mich auch damals aufgefangen, als mein Pflegepapa gestorben ist. Mhm. Dem habe ich das, ich weiß gar nicht warum, den habe ich das sehr schnell erzählt eigentlich. Mhm. Und am Anfang war das auch so, ja, Sex war regelmäßig und im Moment ist es so, ich habe Angst davor, wenn er nur näher kommt, dann habe ich irgendwie so das Gesicht von meinem Vater vor mir. Also das geht gar nicht. Siehst du, das meine ich. Das heißt, die ganze Vergangenheit beherrscht heute deine Zukunft. Ja, irgendwie von jetzt auf gleich auf einmal. Also kann man gar nicht verstehen. Also wie oft denkst du an deinen Vater? Eigentlich eher selten. Aber es kommt natürlich, in solchen Momenten kommt es dann hoch. Ja, dann auf jeden Fall. Also dann. Hattest du denn mit deinem Freund schon mal wirklich auch Spaß am Sex? Oder hast du es für ihn, nur ihm zuliebe, mitgemacht? Natürlich hatte ich Spaß am Anfang. Aber irgendwann war es dann so, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, weil ich nochmal mit jemandem drüber gesprochen habe, wo dann alles hochgekommen ist. Und wo ich dann habe ich aber nicht mehr mit ihm geschlafen. Also so mal zwischendurch, aber dann auch, weil ich es wollte. Aber das ist halt eher sehr selten. Wenn du heute sagen solltest, was du für deinen Vater empfindest, was empfindest du? Gar nichts, Hass. Also ich mache mir heute schon Kopf drum, was ist, wenn er mal stirbt und da kommen Leute und wollen Geld von mir haben. Also Du hast du dich ja hier bei mir gemeldet. Was ist eigentlich der Grund gewesen, warum du angerufen hast? Mein Grund? Ich sitze hier alleine zu Hause und wollte eigentlich mal mit jemandem drüber sprechen, ob der, weil ich habe schon vorher mit jemandem gesprochen, der sagte von wegen, wie es aussieht mit einer Therapie. Ich arbeite in der Gastronomie, da sind die Arbeitszeiten sehr schlecht. Da klappt das nicht so. Unregelmäßig frei, also. Ja, aber ich glaube, auch für all diese Probleme gibt es Lösungen. Ich glaube nämlich auch, Sarah, dass du auf jeden Fall in eine therapeutische Behandlung gehörst und gehen solltest. Das ist schon sehr schlimm, was man dir da angetan hat, was der Typ dir angetan hat. Und du siehst es ja jetzt auch im Verhalten zu deinem Freund, dass dich die Vergangenheit einholt und dass das immer wieder hochkommt. und du wahrscheinlich ziemlich machtlos dastehst und gar nicht weißt, was mit dir im Moment passiert. Ja, das ist wie so ein Gefühlschaos. Ja, ja, genau. Also, genau. Ganz schlimm. So, deshalb empfehle ich dir dringend, eine Therapie zu machen oder eine therapeutische Betreuung. Wie genau, auch in deinem Fall, wo du nun berufstätig bist in der Gastronomie, das wird dir gleich meine Psychologin erklären. Mhm. Dann darüber hinaus kannst du und wirst du, solltest du dann auch in der Therapie mit deinem Therapeuten auch besprechen, den Punkt der Anzeige. Ich würde den Weg so gehen, erstmal mir selbst Hilfe suchen und mit einem Therapeuten sprechen und vielleicht im Rahmen der Therapie das beraten. Welche Chancen man da hat und wie man das macht, da werden wir dir gleich auch noch ein paar Anlaufstellen geben, die dich da völlig anonym beraten können, wo du erstmal einfach mal Infos kriegst. Das ist nett. Ja. Also Sarah, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und du wirst von der Sabine, das ist meine Psychologin, heute Nacht angerufen und alles weiter dann zwischen euch beiden Frauen. Dankeschön. Alles Gute. Oma, bleib so, wie du bist. Dankeschön, sehr nett von dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Domian weltweit. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die uns irgendwo am letzten oder im letzten Winkel der Welt sehen oder hören. Und ich frage euch, was macht ihr da und wie geht es euch da und wie hat es euch dorthin verschlagen? Da ihr ja im Ausland seid und da ihr uns über Internet hört oder seht, dann bitte unbedingt mailen mit eurer Telefonnummer natürlich, dass wir euch dann zurückrufen können und wir dann miteinander sprechen. Also mailt bitte domian@wdr.de, Stichwort Domian weltweit, wenn ihr gerne mit mir in der Sendung morgen sprechen wollt. Ich würde gerne auch noch mit Leuten sprechen, die mittlerweile in Deutschland sind und irgendwas etwas Ungewöhnliches im Ausland gemacht haben. Wie gesagt vorhin, also ich bin jetzt nicht unbedingt scharf auf das letzte Mallorca-Urlaubserlebnis, sondern schon auf ungewöhnliche Sachen, die ihr im Ausland gemacht und erlebt habt und wie ihr das heute so seht. Also morgen anrufen könnt ihr wie immer ab 0 Uhr unter der bekannten Nummer hier aus Deutschland und mailen bitte unter domian@wdr.de. Domian weltweit, unser Thema morgen. Bin sehr gespannt, was da kommen wird. Das ist so ein bisschen, ein Risiko, wie die Sendung morgen dann aussehen wird und ausgehen wird. Aber wir sind gespannt und guter Dinge, da wir oft Feedback ja kriegen aus der ganzen Welt von deutschen Zuschauern und Zuhörern. So, wir haben 1.42 Uhr und wir machen weiter mit der Ilka. Und Ilka ist 67. Guten Morgen, Ilka. Hallo, Domian. Hallo, Ilka. Deswegen rufst du an. Ja. Ich hatte gestern deine Sendung gesehen und habe da ein bisschen Mut gefasst, mal darüber reden zu können. Und zwar habe ich heute, beziehungsweise gestern, meine Tochter und meinen Schwiegersohn begraben. Die Tochter und den Schwiegersohn? Ja. Ist ein Unfall passiert? Ist ein Unfall passiert. Im Westerwald sind die während der Fahrt von einem dicken Ast erschlagen worden. Im Auto? Im Auto, ja. War noch jemand im Auto? Ihr Mann, sonst niemand, die zwei. Beide waren sofort tot. Also die Tochter und der Schwiegersohn? Ja. Und es war noch jemand im Auto? Nein, sonst niemand. Haben die beiden Kinder? Die beiden Kinder, der eine ist verheiratet und wohnt hier am Ort. Und bei mir am Ort. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Haben die beiden Kinder? Die beiden, nein, meine Tochter hatte Kinder. Hatte Kinder? Und die Älteste wohnte bei ihnen mit zu Hause und die bekommt jetzt im November ein Baby. Also das war das nicht das gemeinsame Kind von den beiden? Nein. Also meine Tochter hat zwei Kinder. Ein Kind wohnt hier bei mir, wo ich wohne am Ort. Wie alt sind die und Kinder? Eins wohnte mit bei ihnen im Westerwald. Mhm. Wie alt sind die Kinder? Die Tochter ist 26 und der Sohn ist 24. Wie und wann hast du von diesem furchtbaren Unglück erfahren? Doch in der Nacht. Meine Tochter war auf dem Weg nach Hause und die Polizei war dann mit zu meiner Enkeltochter gekommen. Und die hatte mich dann angerufen und konnte dann aber nicht mehr mit mir reden, sodass jemand anders mit mir weiterreden musste. Hm. Waren die beiden sofort verstorben am Unfallort? Beiden waren am Unfallort sofort verstorben. Sie haben es wahrscheinlich auch noch nicht mal gespielt. Und jetzt sind sie beerdigt? Wir haben vor anderthalb Wochen eine Trauerfeier gehabt und gestern war dann die Urnenbeisetzung jetzt am 11. Sinnigerweise halt am 11. Gestern wäre meine jüngste Tochter, die vor 27 Jahren zu Hause ist. Gestern hätte die Geburtstag gehabt. Bitte? Meine jüngste Tochter, die vor 27 Jahren mit ihrem Freund verunglückt ist, hätte gestern dein Geburtstag gehabt. Ich habe also zwei Kinder auf sich verloren. Jetzt hast du etwas erlebt, wo es auch keine Worte für gibt. Zwei so nahe Menschen mit einem Schlag verloren. Ja. Die Tochter war wie alt und der Schwiegersohn wie alt? Das war meine jüngste Tochter, war 16 und war mit ihrem Freund auf dem Motorrad. Nee, ich meine jetzt die jetzt. Wer jetzt verstorben ist, war 47 und ihr Mann wäre jetzt nächsten Monat 42 geworden. Ja. Wie hast du die letzten Tage verlebt? Ich bin wund. Du bist gefangen, sagst du. Bitte? Du bist gefangen, sagst du. Gefangen, in mir selber gefangen. Hm. Kannst du weinen? Ja, ich kann auch weinen, aber ich funktioniere. Ich funktioniere noch. Wie hast du denn gestern die Beisetzung erlebt? Warum? Ja. Warum? Mit dem Warum. Ja. Gestern, was so in dem Raum stand, hat die Frau mit ihnen gesprochen. Ich bin während des Gesprächs, habe ich mich eingeschätzt. Warum? Was habe ich verbrochen? Okay, ich habe eine kleine Bitte, dass du ein bisschen deutlicher sprichst, weil ich dich nicht verstehen kann. Ich kann so schlecht im Moment sprechen. Ich möchte nicht, dass meine Schwester wach wird. Ach so, ich verstehe. Ja, dann flüster mal. Flüstern. Ja. Also gestern ich schon. Ich frage mich, warum? Warum auch ich? War das nicht, was ich verbrochen habe? Das habe ich jetzt nicht verstanden mit dem Verbrochen. Was ich verbrochen? Was habe ich getan? Also, dass du eine solche Strafe bekommst. Dass ich solche Strafe bekomme. Ich glaube, so darf man nicht fragen. Es ist keine Strafe für dich. Es ist ein großes Unglück für die beiden gewesen. Es ist aber keine Bestrafung. Weil du etwas Schlechtes gemacht hast, wirklich nicht, weiß Gott nicht. Aber weißt du, Domian, es war kein Strom, es war kein Wind, es war, der eine sagt, es hat geregnet, es hat nicht geregnet. Es hat ganz, ganz weit weg, war mal ein Wetterleuchten. Achso, das heißt, die Umstände des Unfalls sind auch gar nicht so einleuchtend, dass das passieren hätte müssen. Nein. Nein. Umso schlimmer für euch, für die Hinterbliebenen. Wie meine Jüngste gestorben ist, da wusste ich eben, da ist ein Auto aus der untergeordneten Straße rausgekommen, der Junge ist zu schnell gefahren. Das war erklärlich, dass wenn ein Reh über die Straße gelaufen wäre, wäre erklärlich. Aber vom 15 Meter langer Ast bricht doch nicht einfach ab. Ein 15 Meter langer Ast ist in das Auto in die Windschutzscheibe? Nein, direkt in der Mitte. In der Mitte, achso. In der Mitte von dem Auto. Der bricht doch nicht einfach ab. Der war fast 50 Zentimeter dick im Durchmesser. Das kann doch nicht einfach passieren. Hast du jetzt in den letzten Tagen auch gedacht, ich will nicht mehr leben? Das kann ich nicht. Ich habe noch Kinder. Bitte? Ich habe noch Kinder und mein Enkelkind bekommt jetzt. Ich weiß nicht, wie ich weiterlebe, aber ich muss. Wie? Ich habe mir gedacht, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich muss. Aber ich kann jetzt nicht mehr reden. kannst nicht mehr reden. Nein. Hm. Ich bin am ganzen Tag. Ich möchte jetzt auch nicht weinen. Ich verstehe. Pass mal auf, Ilka, ich mache mal einen Vorschlag. Ich will jetzt nicht mit deiner Psychologin reden. Möchtest du nicht? Nein, ich möchte im Moment nicht. Vielleicht melde ich mich noch bei dir. Aber im Moment nicht. Hm. Okay. Möchtest du aufhören? Ich möchte aufhören. Ja. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Viel Kraft wünsche ich dir, Ilka. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 1:50 haben wir. Und hier ist Christina. Christina ist 32. Guten Morgen, Christina. Ja, schönen guten Morgen. Christina, guten Morgen. Um was geht's denn hier? Ja, mein Freund. Dein Freund. Ich bin im 8. Monat schwanger, das ist das Problem. Und ich musste meinen Freund heute morgens im Krankenhaus bringen, weil er halt am ganzen Leibe gezittert hat und total erschöpft war. Mhm. Und habe festgestellt, dass er Alkoholiker ist. Wie? Du hast jetzt festgestellt, dass er Alkoholiker ist? Ja, wir sind seit 6 Jahren zusammen. Er studiert in Bonn, ich studiere in Düsseldorf. Ihr seid seit 6 Jahren zusammen und du hast jetzt festgestellt, dass er Alkoholiker ist? Ja. Wir hatten ein Problem, das war auch die, also wir haben so eine Art Besenkammer in unserer gemeinsamen Wohnung, wo ich heute die Sachen packen wollte für ihn als für ein Krankenhaus. Er liegt jetzt auf der Intensivstation und da ist mir halt mehrere Schnapsflaschen und alles mögliche entgegengefallen. Und dir ist in all den Jahren nichts aufgefallen? Nein. Ach, wie soll das sein? Wie geht denn sowas? Ich weiß es nicht. Woher bist du denn jetzt so sicher, dass er Alkoholiker ist? Ich kann mir nicht erklären, wo erstens der Alkoholgehalt festgestellt worden ist heute im Krankenhaus heute Morgen. Also er hatte diesen Zustand aufgrund starker Alkoholisierung? Ja, da waren aber auch andere Blutparameter nicht in Ordnung, die da auch darauf hinwiesen, dass sogar zum Teil auch Organversagen schon im Spiel ist. Ja, haben denn Ärzte zu dir gesagt, dass sie vermuten, dass er starker Alkoholiker ist? Ja. Ja, also das war für die denn schon, die Symptome deuteten darauf hin? Ja. Also für mich auf jeden Fall, weil ich bin Medizinstudentin. Ach so, du bist Medizinstudentin sogar. Ich bin aber leider erst im 3. Semester. Naja, aber trotzdem, da hat man ja doch schon ein Auge und ein Interesse für... Ja, aber wo ich das gesehen habe, da hat mich erstmal der Schlag getroffen heute Morgen. Vor allen Dingen, weil es fing halt, wie gesagt, von Montag auf Dienstag, also in der Nacht an. Also ich habe, gut gesagt, die ganze Nacht gar nicht geschlafen und diese Nacht jetzt auch nicht, weil mir geht alles durch den Kopf, wie gesagt. Du studierst da, er studiert da, hast du gerade gesagt. Habt ihr denn... Dennoch irgendwo zusammen eine Wohnung? Ja, in Duisburg. Und da war das auch mit dieser Besenkammer, was du gerade... Ja, genau, ja. genau. Das heißt, ihr habt auch oft viel Zeit zusammen in dieser Wohnung verbracht? Ja, auf jeden Fall. Und du hast nie gemerkt, dass der besoffen war oder eine Fahne hatte? Nein, weil ich ja, wie gesagt, viel zu tun hatte auch. Oder? Ja, aber trotzdem in 6 Jahren, dann... Ich habe ihn einfach, ehrlich gesagt, bin vertraut, wenn man so sagen kann. Weil Freund ist... Freund, wir wollten nächstes Jahr sogar... In Mai heiraten auf seinen Geburtstag. Der Termin steht sogar schon fest. Und du bist jetzt im 8. Monat schwanger. Ja. Mich würde an deiner Stelle allein natürlich die Tatsache schocken, dass es so ist, aber mich würde auch schocken, dass ich das nicht mitbekommen habe. Das hat mich total aus den Socken gehauen, wo ich das gehört habe, ehrlich gesagt. Das heißt, er konnte heute gar nicht mehr sich äußern. Nein, also er hat mir noch am ganzen Leib gezittert. Ich habe ihn, wie gesagt, noch mit gerade mal eben zum Auto bekommen, dann habe ich ihn bei uns im Krankenhaus gefahren. Mhm. Also ich meine, er war noch teilweise ansprechbar, dann bin ich halt zur Notaufnahme hoch. Mhm. Da haben die mir einen Rollstuhl gegeben, dann habe ich ihn hochgefahren mit dem Rollstuhl. Ja, und dann fing alles an, der Blutdruck ist abgesackt und dann erstmal zu hoch und dann wieder zu niedrig und dann mit allen Kampagnen. Was studiert er denn? Er studiert Jura. Jura. Hast du denn den Eindruck, dass er sein Studium, wie lange studiert er schon? Er ist jetzt seit 4,5 Jahren älter. 4,5, immerhin. Er ist älter als ich. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass er sein Studium auf die Reihe bekommen hat? Ich habe ihm immer vertraut. Aber das kann sein, dass das alles Lügengebäude sind, dass er vielleicht gar nicht richtig studiert hat. Könnte auch sein. Deswegen rufe ich an. Ich vermute es mittlerweile auch langsam. Weil die Freunde, ich habe die Freunde auch versucht zu kontaktieren. Auf einmal sind die alle nicht erreichbar. Also keine Aufkunft. Ich sitze hier in meinem... Gut gesagt, alleine jetzt Dilemma. Mein Freund, die wissen nicht, ob der überlebt. Wie gesagt, der ist jetzt voll erstmal in der Krise. Ach, so ernst ist es, dass man... Dass er liegt auf Intensivstation und ist nicht mehr ansprechbar. Ja, das... Die Ärzte wissen nicht, ob er durchkommt. Er schwebt in Lebensgefahr. Ja. Das ist ja dramatisch. Und ich mache mir hier tausend von Vorwürfen. Ich weiß in der Beziehung, wie es nicht weitergehen soll. Es gibt ja in der Tat Alkoholiker, die das so kaschieren, dass man es kaum hinkriegt. Ich meine, ich kenne das Problem. Ich hatte einen Vater gehabt. Er war auch Alkoholiker, der ist dran verstorben. Mhm. Ich habe keine Eltern mehr. Kann das sein, dass du vielleicht das eine oder andere auch dann so übersehen wolltest, um nicht konfrontiert zu werden mit der üblen Realität vielleicht? Ich habe leider unter Spinnenphobie, ich sage es mir ehrlich so. Was, unter was leidest du? Unter Spinnenphobie und halt in dieser Kammer manchmal, halt in so einer Besenkammer sind manchmal auch so die Spinnen, ne? Mhm. Und da habe ich manchmal Angst, aber halt in größter Not, wenn es mal sowas ist oder so, weil da sind unsere Koffer und alles Mögliche drin, was dann gebraucht wird, was wir im momentanen Alltag gar nicht gebrauchen. Und dann muss man die halt dann irgendwann aufmachen. Hm. Und dann fällt mir der ganze Mist entgegen. Hm. Und das ist das Problem. Es ist wirklich immer, diese 6 Jahre beeindrucken mich schon, die ihr zusammen wart. Und ja. Wenn das dann so... Okay, aber nun lass uns mal nicht über die Vergangenheit und Vorwürfe machen, sondern jetzt geht es erstmal darum, dass er durchkommt. Nee, ich hoffe, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wie war denn in den 6 Jahren oder vielleicht auch in der letzten Zeit, wie war eure Beziehung? Niemals aggressiv, überhaupt nicht lieb und alles. Hm. Immer total vertraut. Also wie gesagt, wir haben uns alles geteilt. Wir haben dann, wenn wir die Freizeit hatten, alles miteinander genossen, aber das fiel niemals auf. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob er Probleme hat. Ich weiß es nicht, die Eltern leben nicht hier, die leben in Amerika. Hm. Also du vermutest, dass... Die Eltern, die kennen mich nicht, ehrlich gesagt. Du vermutest, dass da so ein regelrechtes, wirkliches Doppelleben stattgefunden hat bei ihm, was komplett abgesondert war von eurem Leben. Ich hoffe, also ja, wie man es ausdrücken kann, wahrscheinlich. Also man kann einen Menschen nur vom Kopf gucken, wahrscheinlich. Hm. Also ich habe ihn immer auch blind vertraut, so wie er mir halt, oder wie ich dachte, dass er mir auch blind vertraut. Haben denn die Ärzte, mit denen du gesprochen hast, haben die gesagt, dass er vielleicht einen Tag braucht, um über den Berg zu kommen? Haben die so eine Zeit gesagt, die besonders kritisch ist? Ja, der hat im Moment gesagt, also die Ärzte zu mir, mit denen ich heute gesprochen habe, die haben gesagt, es sieht im Moment ziemlich kritisch aus. Mhm. Und wie lang, können die mir nicht sagen. Mhm. Weil, wie gesagt, die ganzen Blutparameter und alles stimmt nicht. Der Kalium wird zu niedrig, alles Mögliche. Kann das denn sein, dass er neben vielleicht diesem Alkoholproblem dennoch auch eine andere schwere Erkrankung hat? Könnte das nicht auch sein? Also, so wie ich weiß, wüsste ich das nicht und das wurde auch nicht festgestellt. Die haben ihn dann schnell, soweit es möglich war, auf den Kopf gestellt und alles durchgeprüft. Genau. Mhm. Ich war ja auch den ganzen Tag fast dabei. Mhm, mh. Und auf einmal ist das so zusammengesackt, dass er überhaupt nicht mehr ansprechbar war. Mhm. Das ist alles vor meinen Augen. Das heißt, jetzt die nächsten Stunden und die nächsten Tage heißt es extrem beten und hoffen und Daumen drücken, dass er schafft? Ja. Und wir gehen mal davon aus, dass er schafft? Ich hoffe es. Und wenn, dann muss ich gucken. Also der Verdacht ist ja bestätigt, der Alkoholismus bei ihm. Wie wirst du ihm gegenübertreten, wenn er wieder klarer ist und stabiler? Wenn er es überlebt und wenn er es ohne irgendwas schafft, ich werde ihn auf eine Art verzeihen, ich werde ihm zureden, ich versuche es zumindest, weil ich kenne bei uns in der Nähe ein Krankenhaus, das heißt Fliedner, das ist in Ratingen. Mhm. Das ist auch halt ein Zugklinik. Ich werde versuchen, dass sie ihn da aufnehmen, dass er da irgendwie Therapie macht. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, jetzt geht es erstmal darum, dass er die kritischen Stunden überlebt. Und da wünsche ich natürlich... Das ist meine Panik, weil in einem Monat bin ich soweit und das Baby ist da. Mhm. Ja, klar. Aber jetzt lass uns nicht über den schlimmen Fall denken, sondern lass uns hoffen, dass er schafft und dass er... Wie alt ist er? Der ist 39. 39 ist ein junger Kerl. Dass er schafft und dass er durchkommt und dann wird sich das Leben ganz neu formen müssen. Du hast große Angst im Moment, ne? Ja, auch wegen, weil wie du sagst, auch wegen Doppelleben. Was mache ich denn, wenn sich rausstellt, der macht wirklich ein Doppelleben? Weil auf einmal ist es, wie gesagt, komisch, die Freunde melden sich nicht mehr aus Bonn, Christine, und so weiter. Meine Sendung ist jetzt vorbei. Da es dir aber so schlecht geht, werden wir dich gleich nochmal anrufen. Du legst bitte auf, wir melden uns nochmal. Ja, danke schön. Okay, bis gleich, tschüss. So, meine Lieben, das war's. Für heute in der Technik war Nami Stark. Morgen heißt unser Thema Domian weltweit. Möchte gerne mit Leuten reden, die weit in der Welt verstreut uns sehen und hören. Was macht ihr dort? Wie hat's euch dorthin verschlagen? Bitte mailt uns. Und ich möchte mit Leuten sprechen, die wieder in Deutschland sind und die mir erzählen von ihrem Auslandsaufenthalt. Eine Radio Live, eine wieder fern.